Und vielleicht können wir mal einen heftigen Applaus loswerden für den neuen Uni-Präsidenten. Einen schönen guten Tag an alle Studenten aus Berlin. Ja. Ich bin euer neuer Uni-Präsident. Ab. Er geht zum Ruhestand, er hat es auch verdient. Und ich war gestern Abend als Präsident da drüben bei den Demonstrationen dabei. Mir ist gestern Abend was aufgefallen, da war ein Zivilbulle. Ihr wollt jetzt keine Angst haben, ich habe es alles beobachtet. Mit meinem Funkgeriffen haben sie auch hinterher gelöst. Der Bulle war alleine, der Zivilbulle. Ich kann ihm nie zutrauen, den alleine da rumzulaufen, als Präsident, doch nicht alleine auf den Straßen gehen. Mach weiter so, hier mit die Demo und bis jetzt weiter so. Danke.